Magic. Hater spiegeln sich in der Gucci, gucken jetzt heftig. Während deine Bitch ass gibt bei einem kurvigen Sextrip. Du willst mit mir reden, hoffe du hast genug Cash mit. Zerstöre den Beat, kille Rapper, pumpe mit Technik. Zeig anhand ihrer Girls, dass sie nur Hunde und Dreck sind. Steige in Slow-Mo aus dem Brabus aus. Baby, sei dabei, heute gehen paar Liter Shampoos drauf. Bitch, ich starr mich von der Theke an, haben wenig an, wirken penetrant, ich wink sie rüber und nehm sie ran. Denn Worte haben nichts mehr zu sagen. Ich knüpf das Hemd auf und richte den Kragen. Dämmendes Licht in dem Laden. Heiß, wie die langen, glatten Beine glänzen. Wir drehen ab, die Partynacht hat heute keine Grenzen. Ich spendier ihn 2-3 Mai Tais und dann wird im Auto geknallt. Drive-by. Bang, bang. Baby, lean back im Luxus Cabrabus. Underground King mit dem Superstar-Status. VIP im Club mit den Cookies, Pappshampoos. Ich bin so fly high, besser wenn du einsteigst. Baby, lean back im Luxus Cabrabus. Underground King mit dem Superstar-Status. VIP im Club mit den Cookies, Pappshampoos. Ich bin so fly high, besser wenn du einsteigst. Ich fliege tief für Mercy. B-Turbo kick down. Du willst round, da musst du für D2 den Dick kauen. Murder Sound, 6,3 Liter. Dein Girl sagt, wir sind zu 6,3 Ficker. Luxus Cabrabus, Speed in Farm 12 Zylinder. Nimm mir sie ran und sie geht ab wie ein 12 Zylinder. Du siehst keine Fickgeber. Die Mechs laden im Benz McLaren, die Packs wegfahren. Money Rain Soldiers, Big Business, Major Moves. Schmeiß dein iPod weg, holla at me, wenn du ne Leia suchst. Kläre Girls, du zappelst rum mit deiner Raver Crew. Ich geh der Schlampe nicht mehr aus dem Kopf. Drake Tattoo. Verballer Kau, ich schneid den Club zu mit Packs Puder. Das Business dreht sich, Luxus zu Frank Dealer. Geh mit Rocks, ficke die Cops, mach so 300.000. Baby, das Business wird so lang, bis man mich einbunkert. Laufen. Baby, lean back im Luxus Cabrabus. Underground King mit dem Superstar-Status. VIP im Club mit den Cookies, Pappshampoos. Ich bin so fly high, besser wenn du einsteigst. Baby, lean back im Luxus Cabrabus. Underground King mit dem Superstar-Status. VIP im Club mit den Cookies, Pappshampoos. Ich bin so fly high, besser wenn du einsteigst.